Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Takeover Podcast. Ich bin Wimmer hier und habe heute für euch die WWE Superstars Review vom 28. sowie 29.05.2012 vorbereitet. Und zwar waren beide aus Louisiana, das eine aus New Orleans und das andere aus Baton Rouge. Und im Dark-Match besiegte Dean Ambrose Tyson Kidd und im anderen Dean Ambrose besiegte Luke Hawkins via Rear Naked Choke. Und ja. Das erste Match war Beth Phoenix gegen Alicia Fox. Hier setzte sich Beth Phoenix durch und das Match hat mir jetzt nicht sonderlich gefallen, da ich im Ring Alicia Fox nicht unbedingt überzeugend finde. Hier hat sie mal nicht so einen guten Job gemacht, finde ich, aber ich bin generell auch kein Fan der Divas-Matches, vor allem bei WWE, denn diese haben mich dann schon öfters enttäuscht und ja, das Match habe ich dann mir dennoch angetan und war nicht besonders überzeugt davon. Dann haben wir das zweite Match, Tensai heißt ja nur noch, mit Sakamoto. Und Tensai zog Sakamoto schon an den Haaren bei seinem Entrance, besiegte Alex Riley. Dieses Match hat mir gut gefallen, vor allem da Alex Riley auch mal etwas Offensive gehabt hat. Und auch zeigen durfte, dass er was gegen Tensai ausrichten kann, aber wurde dann doch klar und deutlich weggehauen. Und ja, das Match war in seinem eigenen Verhältnis gut und ja. Das dritte Match war Jinder Mahal gegen Yoshitatsu und Jinder Mahal besiegte Yoshitatsu, die Aufgabe im Camel Clutch. Und dieses Match habe ich mir dann auch noch angetan, denn Jinder Mahal, Yoshitatsu hatten wir so oft bei Superstars und es ist einfach nur langweilig. Muss man ganz ehrlich sagen, einfach nur langweilig, diese Paarung. Und Jinder Mahal hat hier gewonnen, also mir hätte auch Tatsu gewinnen, von mir auch hätte Tatsu gewinnen können. Also mir ist das recht gleich, wer von den beiden gewinnt, denn die beiden werden wohl keine große Zukunft mehr haben bei der WWE. Aber das Match war gut, so viel muss man sagen. Dann haben wir das vierte Match, Non-Title-Match, Christian vs. Drew McIntyre. Und hier besiegte Christian, der Intercontinental Champion, Drew McIntyre, nach seinem Killswitch und dem darauffolgenden Frog Splash. Und das war mein Match des Abends. Ein super klasse Match, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Und dies und das Tensai gegen Riley Match haben es dann doch noch zu einer 3 geschafft. Obwohl nein, zu einer 3 Plus muss ich sagen. Also von der Schulnote gebe ich eine 3 Plus. Wobei ich muss sagen muss, dass das erste Match, das Divas Match hat mir gar nicht gefallen. Das zweite Match hat mir in seiner eigenen Art und Weise gefallen. Das dritte war echt langweilig. Und das vierte hat mir sehr gut gefallen. Also ich würde jedem empfehlen, Christian vs. Drew McIntyre zu sehen, der mal bei Superstars rein schauen möchte und nicht weiß, was er gucken soll. Ja. Und das war's eigentlich jetzt schon mit der kleinen Superstars Review, denn ich möchte die jetzt immer kurz halten, damit die Leute einen schnellen Überblick bekommen. Und bevor wir bei den 5 Minuten sind, wrestling-takeover.de.l, wrestlingtakeover.wordpress.com ist unser Blog. So, @takeoverpodcast auf Twitter. facebook.com/wrestlingtakeoverpodcast, glaube ich, heißt das ja. Und auf YouTube sind wir auch noch irgendwo. Ja, das findet ihr ja eh alles. Und ich bin hier immer euer Hese, der Hesemann, und sage dann noch einen schönen Samstag. Und wir hören uns wahrscheinlich dann zur SmackDown Review. Bis dann. Ciao.